Vielleicht haben Sie jetzt schon eine Ahnung, wie ein Cyborg existieren kann. Mit dem folgenden Feature können Sie sich auf viele weitere Spuren führen lassen, denn Cyborgs sind im Grunde überall. An Universitäten, in Fernsehserien, auf dem Sportplatz und vielleicht sind Sie selbst ja auch einer, ohne es bisher gewusst zu haben. Das Stück beginnt mitten in der Realität, bei einer medizinischen Nachuntersuchung im Krankenhaus, umgeben vom Rauschen der Maschinen. Sie hatten jetzt während der letzten Zeit, nachdem wir den Schrittmacher eingebaut haben, keine Probleme gehabt nach der Operation, nein, oder? Gab es irgendwelche Ereignisse, irgendwelche Rhythmusstörungen gehabt? Nee. Irgendwelche? Und die Wunde ist gut verheilt, ne? Ja. Okay. Gut, dann werde ich jetzt nochmal das Gerät abfragen. Das geht bei Ihrem Gerät jetzt drahtlos, das heißt, wir müssen gar nichts anschließen. Meine Batterien sind leer. Cyborgs als Utopie, Metapher und Realität. Von Rebecca Roth und Julia Thieke. Jetzt werde ich folgendermaßen den Schritt mal etwas schneller machen. Es kann sein, dass Sie das etwas spüren. Eine leicht erhöhte Herzfrequenz, ja? Ist merklich? Gar nicht merklich, ne? Im Deutschen Herzzentrum Berlin untersucht Oberarzt Dr. Björn Peters Monique Pschalek. Gut 2 Monate zuvor hat er der 30-jährigen Frau einen der modernsten Herzschrittmacher überhaupt eingesetzt. Ein kabelloses, digitales Dreikammergerät, das routinemäßig aus der Ferne abgefragt werden kann. Sie war die erste Patientin weltweit, die genau diesen hypermodernen Schrittmacher erhalten hat. 68 Gramm leicht. Ein Mini-Roboter für das Herz. So, also den einzigen Schock, den das Gerät abgegeben hat, war den wir während der Testung gemacht haben bisher. Insofern von der Batteriespannung her ist der Batterieverbrauch auch sehr gering im Moment. Die Laufzeitabschätzung kann ich jetzt hier nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass das Gerät so etwa 7-8 Jahre Laufzeit haben sollte, wenn das weiter so bleibt. Ich bin vollständig aufgeladen, wenn es bis zum großen Zeh leuchtet. Lampe? Lampe, sieh mal. Schnell haben der Cyborg und die Idee dahinter auch Künstlerinnen, Drehbuchschreiber, Feministinnen sowie Ärzte und Forscher angeregt. Kämpfende Roboterwesen. Cybersex. Wunschmaschine, Science-Fiction, Selbstversuche, Hochleistungsträume. Auf Deutsch auch Kyborg genannt, ist der Begriff eine Zusammensetzung von Kybernetik und Organismus. Kybernetik lässt sich umreißen als Wissenschaft, die komplexe Systeme untersucht. Als Lehre von Steuer- und Regelmechanismen in Natur und Technik. Der Sieg des Menschen über seine natürlichen Begrenzungen. Fortschritt, Vorsprung, Zukunft. Within a decade we will have the ability to have a chip that you can implant in your brain. Kevin Warwick ist Professor für Kybernetik an der Universität von Reading in Großbritannien. Mit waghalsigen Selbstexperimenten testet er seit vielen Jahren die Möglichkeiten der Zukunft. Er sagt, in einem Jahrzehnt werden wir Chips ins Gehirn implantieren können zur Verbesserung von Kommunikation. Warwick ist sich sicher, der Fortschritt lässt sich nicht stoppen. Menschen gehen immer so weit wie möglich. The first implant that I had, which is about 10 years ago now, was here. Sein erstes Implantat befand sich vor 10 Jahren im linken Oberarm. Ein Chip, der ihn für den Computer im Universitätsgebäude erkennbar machte, sodass sich über die Verbindung Türen öffneten, Lichter angingen. The last implant that I had was a lot more serious, however. The main part of the implant was positioned here. In my nervous system. Das zweite Implantat befand sich dann im Nervensystem, am linken Handgelenk. 100 Elektroden an seine Nervenfasern angeschlossen, mit Kabeln, die durch den Arm verliefen und am oberen Arm wieder rauskamen, zur Verbindung mit einem Computer. So for the 3 months of the experiment, what I was able to do. 3 Monate lang konnte er sein Nervensystem an den Computer anschließen und ans Internet. Wenn er seine Hand bewegte, schickte er neuronale Signale von seinem Hirn in den Computer und konnte so beispielsweise von der Columbia-Universität New York aus über das Internet einen Roboterarm in Reading steuern. Sein Nervensystem verband er außerdem mit dem seiner Frau Irina, sodass sie gegenseitig neuronale Signale senden und empfangen konnten. Der nächste Schritt sei die Kommunikation von Gehirn zu Gehirn. Und nicht nur das. Für die Zukunft schlägt er vor, dass wir Urlaubserinnerungen ins Gehirn hochladen und so den Urlaub ersetzen können. Kevin Warwicks radikal positive Utopie technologischer Möglichkeiten provoziert. I would expect critics, because particularly when we look at enhancement, human enhancement, it is going to change life completely. Humans could become a subspecies. Der Mensch werde verbessert und als Cyborg heutigen Menschen intellektuell überlegen sein. Cyborgs könnten in mehr als drei Dimensionen denken und untereinander über Gedankenaustausch kommunizieren. And we're communicating by thought and so on, and some human comes along making these stilly noises that humans might call speech. Das, was wir heute Sprache nennen, wäre primitiv wie das Mu von Kühen. Communicating and a cow comes in, go moo, moo, moo. Kevin Warwick jedenfalls will nicht länger als nötig der Spezies Mensch angehören, sondern ein Cyborg sein. I'm a subspecies, I want to be a cyborg, and I know I'm not the only one. Der britische Wissenschaftler macht sich in seinen Versuchen zum Cyborg im klassischen Verständnis. Nach dieser Auffassung ist ein Lebewesen dann ein Cyborg, wenn tatsächlich eine Schnittstelle vorhanden, also die technisch-elektronischen Komponenten fest in den Körper integriert sind. Das älteste Implantat in diesem Sinne ist der Herzschrittmacher, der seit 1958 Herzmuskeln mit elektrischen Signalen stimuliert und inzwischen, wie bei Monique Pschalek, etliche weitergehende Funktionen übernimmt. Das ist ein Gerät, was etwas größer ist als eine Streichholzschachtel, aus Metall ist, komplett verkapselt ist. Modern gesagt, von der Größe her entspricht es ungefähr einem iPod Nano, es ist aber ein bisschen dicker. Youngbaum. Das ist ein Reismegatron. Es wandelt Kalorien in elektrische Energie um. Der Apparat komprimiert den Reis und transformiert ihn durch Explosion in Energie. Aufladen dauert zu lange. Es ist keine Batterie, es ist ein Akkumulator, der die Energie abgibt. Und dann hat es eben einen elektronischen Chip und ist entsprechend programmiert, dass die ganzen Funktionen dann gewährleistet sind. Naja, das ist mein kleiner Roboter, wie ich immer sah. Den habe ich in mir drin, erinnert mich halt an den Namen immer wieder dran, dass da was ist. Aber ich weiß, dass er mir hilft. Der Herzschrittmacher ist eine Maschine, die in den Körper fest integriert ist. Im medizinischen Alltag und in der Forschung ist längst Normalität, was man als klassischen Cyborg bezeichnet. Aber nicht alle Hilfsmittel, die die Leistungsfähigkeit von Körpern verbessern, werden so selbstverständlich hingenommen wie ein Hörgerät oder ein Herzschrittmacher. Bekannt wurde der Fall des Weltklasse-Sprinters Oscar Pistorius. Dem südafrikanischen Leichtathleten wurden schon als Kind beide Unterschenkel amputiert. Stattdessen trägt er nun Prothesen aus flexiblen Carbonfasern, die aussehen wie gebogene Klingen. Blade Runner wird er genannt. The fastest man on no legs. Der schnellste auf keinen Beinen. Mit seinen Spezialprothesen hat Pistorius in den letzten 2 Jahren einen Weltrekord nach dem anderen aufgestellt in Rennen für behinderte Läufer. Aber damit wollte er sich nicht zufrieden geben. Sein Ziel? Als 400-Meter-Läufer bei den Olympischen Spielen 2008 gegen nichtbehinderte Läufer anzutreten. Doch Anfang des Jahres entschied der Leichtathletik-Weltverband IAAF, Pistorius darf nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, die Prothesen seien technisch unerlaubte Hilfsmittel. Ein unfairer Vorteil gegenüber den nichtbehinderten Sportlern. Aus Mangel an Beweisen, dass die Prothesen dem Sportler Vorteile brächten, revidierte der Internationale Sportgerichtshof im Mai das Urteil und hob die Entscheidung auf. Oscar Pistorius wäre also startberechtigt gewesen. Wenn er es denn geschafft hätte, sich für Peking zu qualifizieren. Letztlich fehlten ihm dazu 0,7 Sekunden. Cyborg bezeichnet nicht nur die medizinisch sinnvolle Verbindung von Mensch und Maschine oder das Forschungsprojekt eines Kevin Warwick. Vielmehr haben die Geisteswissenschaften den Cyborg zu einer Denkfigur erweitert, die ganze Theorien inspiriert. Die Kulturwissenschaftlerin Dr. Nadja Sennewald erforscht populäre Kultur, Science-Fiction-Serien zum Beispiel. Und zu ihrem Forschungsgebiet gehören auch Cyborgs. Die radikalste Version einer Definition von Cyborg ist zu sagen, alle Menschen sind Cyborgs, und zwar schon seitdem der erste Neandertaler ein Stöckchen als Werkzeug benutzt hat, weil sozusagen ein Stöckchen schon Technologie ist, eine Verlängerung des Körpers, um etwas damit zu erreichen, was man ohne das Stöckchen nicht machen könnte. Der Cyborg als generell von Kultur und damit auch Technik umgebener und durchdrungener Mensch. Kann man so sehen. Was machst du denn in der Standuhr, Psycho? Ich bin kein Psycho. Ich bin ein Cyborg. Jetzt ist es raus. Ich hab Mama doch versprochen, es nicht zu verraten. Im Hörspiel »Ich bin ein Cyborg, aber das macht nichts« ist Yang Pom ein zartes, zerbrechlich wirkendes Mädchen. Große Augen, sinnliche Lippen, das glaubt ein Cyborg zu sein, der aus seinen Fingern Maschinengewehrmündungen ausfahren und innerhalb von ein paar Sekunden ein Blutbad anrichten kann. Patronen kommen aus meinen Fingerspitzen geschossen, wie bei einem Maschinengewehr. Japanische ebenso wie koreanische Cyborgs kombinieren extreme Gewalt mit mythischen Vorstellungen von Weiblichkeit. So gibt es hier Cyborgs mit übermenschlicher Kraft, aber auch ausdrücklich femininen Körpermerkmalen und mädchenhaften Eigenschaften. Die koreanische Künstlerin Lee Bull arbeitet mit der Figur des Cyborgs. Interessanterweise haben diese Cyborgs immer einen Master, zumeist ein junger Mann, der sie programmiert und kontrolliert. Hinter diesem Bild des Cyborgs steckt also ein vieldeutiges Zusammenspiel von Kraft, Technologiekult und mädchenhafter Verletzlichkeit. Und das interessiert mich. Ein Ausschnitt aus einem Interview mit dem Schweizer Kurator Hans-Ulrich Obrist für das Online-Kunstmagazin Art Orbit. Cyborg Red, Cyborg Blue, Cyborg W4, Untitled in Klammern Monster, Vanish, ein Hungerkünstler. Lee Bull verwendet glattes, weißes Silikon, um die Außenhaut der Cyborgs herzustellen. Ein Material, das bekanntlich in der Medizin, insbesondere in der Schönheitschirurgie, dazu dient, Implantate aufzubauen. Die Oberflächen ihrer Skulpturen glänzen verführerisch. Perfekt sind die Cyborg-Figuren allerdings nicht. Meinen Cyborgs fehlen immer Organe oder Gliedmaße, sodass sie einerseits unvollständige Körper sind, die den Mythos technologischer Perfektion in Frage stellen. Die andere Idee ist, archetypische Bilder von Frauen aufzurufen, kunstgeschichtliche Repräsentationen von Weiblichkeit, insbesondere der westlichen Kunstgeschichte, die Pietà, Botticellis Geburt der Venus oder Manets Olympia, indem die Cyborgs in diese zeitlosen, ikonischen, weiblichen Posen gebracht werden. Die US-amerikanische Biologin und Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway verfasste 1985 das Cyborg-Manifest. Ich plädiere dafür, die Cyborgs als eine Fiktion anzusehen, an der sich die Beschaffenheit unserer heutigen gesellschaftlichen und körperlichen Realität ablesen lässt. Darin vollzieht Haraway eine von ihr selbst als ironisch bezeichnete Wendung. Sie verwandelt das Konzept von Cyborgs aus Forschung und Fiktion in eine programmatische Figur feministischer Befreiung. Ihr ging es in den 80ern darum, eine feministische Theorie zu entwickeln, die jenseits der Geschlechterdichotomie funktioniert, also jenseits vom Begriffspaar Mann und Frau und den ganzen kulturellen Dualismen, die diesen zugeschrieben werden. Und sie hat dann den positiven Begriff der Cyborg, also die Cyborg ist für sie weiblich, geprägt. Und hat gesagt, dass die Cyborg, dadurch, dass es eine Verbindung aus Technologie und Menschwesen ist, den Geschlechterzuschreibungen nicht mehr unterliegt und neue Denkräume eröffnet. Donna Haraway endet ihr Manifest mit der Feststellung, sie wäre lieber eine Cyborg als eine Göttin. Die Abgrenzung »lieber Cyborg als Göttin« ist damals auch ein Angriff von innen auf den Feminismus der 80er Jahre, der eher von ökologischen Ideen inspiriert war. Zu dieser Zeit betonte der Feminismus die Andersartigkeit von Frauen und stand technologischen Entwicklungen kritisch gegenüber, drängte also mitnichten in die männlich kodierte Sphäre von Hochtechnologie. Schön, dass du die Technik hast, dich mit dem Computer mit uns zu vernetzen und somit diesen Text zu lesen. Wir sind halt alle ein wenig Cyborg. Inspiriert haben Donna Haraways Manifest und ihre späteren Schriften nicht nur Künstlerinnen wie Lee Bull oder den Theatermacher René Polesch. In Berlin gibt es ein Kommune-Projekt, das sich auch Donna Haraways Ideen auf die Fahnen schreibt. Unter www.cyborgsociety.org, zurzeit mehr virtuell und programmatisch als real existierend. Wir wollen ein schöneres Leben ohne Chef und ohne Kleinfamilie mit kollektiver Alltagsorganisation und suchen Leute, die das auch wollen. Wir sind ein Berliner Stadtkommune-Projekt, welches sich zum Ziel gesetzt hat, unter anderem eine dezentrale, geländeübergreifende Kommune aufzubauen. Cyborgology, Cyberfeminismus, Cyberkommunismus. Haraway versucht mit der Konstruktion von Cyborgs einen Ausweg aus den üblichen Rollenzuweisungen zu finden. Nicht indem sie eine neue Einheit ausruft, sondern indem sie ein Modell komplexer, überlagernder Identitäten schafft, das wesentlich mehr Raum für Differenzen ermöglicht, als die westlichen Erzählungen und traditionelle marxistische Entwürfe es zulassen. Wir sind nicht in erster Linie darauf aus, uns irgendwelche realen elektronischen Schaltkreise in den Körper einzubauen. Andererseits ist Theorie, Wissen, Kommunikation gleichermaßen Technik, die in uns eingebaut ist und an der wir herumzuschrauben gedenken. Over the course of two centuries, one legendary starship has journeyed to the outermost reaches of the galaxy and back home again. Her commanders have cheated death. Na endlich, das klingt doch nach Science Fiction. Star Trek, das große Universum von Kinofilmen, Fernsehserien und Fankultur. In Star Trek gibt es Cyborgwesen par excellence. Die Borg. Resistance is useless. You will be assimilated. Das sind Kollektivwesen, die finden sich die Krone der Schöpfung und möchten alle anderen Wesen assimilieren, dass sie Teil dieses Kollektivs werden. Und diese Assimilierung besteht darin, dass Humanoide zu Cyborgs oder Technikwesen umgebaut werden und damit dann auch ihre Persönlichkeit und Individualität und Entscheidungskraft verlieren. Die funktionieren dann im Prinzip wie so ein Ameisenstaat. Und in der Star Trek-Serie Voyager taucht die Figur Seven of Nine auf. Das siebte Mitglied eines Neuner-Kollektivs der Borg. Die Crew des Raumschiffs Voyager hat sie von ihrem Borg-Kollektiv getrennt. So wird Seven of Nine zu einem gefundenen Fressen für den weiblichen Captain der Voyager, Catherine Janeway, ganz nach dem Motiv des hässlichen Entleins. Captain Catherine Janeway macht es zu ihrem persönlichen Projekt, diese Borg-Drohne, die weiblichen Geschlechts ist, zu resozialisieren. Das heißt, die geht davon aus, dass dieser Cyborg eigentlich ein Mensch ist und wieder zu einem Mensch werden kann, wenn man die Technik entfernt. Am Ende ist aus der Borg, dem hässlichen Entlein, eine menschliche Schönheit geworden. Seven of Nine findet sogar einen Ehemann, aber vorher wird ihr ein regelrechtes Weiblichkeitstraining verpasst. Sie muss lernen, sich mit Männern zu verabreden. Das scheitert immer daran, dass sie viel stärker ist als Männer, eben durch ihre Cyborg-Technologie und dann mal einem beim Tanzen den Arm auskugelt zum Beispiel, der sie danach nicht mehr so attraktiv findet und außerdem keinen Sinn für Romantik hat. Die Männer sind eigentlich von ihr eher eingeschüchtert. Ihr naturwissenschaftliches Interesse an Sexualität ist dann irgendwann geweckt. Sie geht dann zu einem männlichen Crewmitglied hin und fragt ihn, wünschen sie zu kopulieren? Der entsprechende Herr flieht dann natürlich sofort, weil sie einfach immer wieder als zu direkt, zu dominant und zu massiv dargestellt wird. Viele Science-Fiction-Serien zeigen eine Faszination für Technik, zugleich aber auch Angst davor. Dass Technik den Menschen bedroht, ihn in Besitz nimmt, ist Science-Fiction-Stoff, aus dem viele Horrorvorstellungen erwachsen. Doch noch immer hat Technik kein Bewusstsein. Da braucht es schon Menschen, die die Technik bedienen. Computerspezialisten zweier US-Universitäten meldeten im Frühjahr 2008, US-Vizepräsident Dick Cheney und 10.000 andere Herzschrittmacher-Patienten mit modernen, telemetrisch kontrollierten Geräten könnten durch einen Hackerangriff regelrecht ausgeschaltet werden. Schrittmacher mit eingebautem Defibrillator geben bei Herzrhythmusstörungen automatisch einen kleinen Stromstoß ab und können so einen plötzlichen Herztod verhindern. Sie sind außerdem über eine drahtlose Funkverbindung zu erreichen, mit der die behandelnden Ärzte die Daten ihrer Patienten abfragen können. Nun fanden Computerspezialisten durch Versuche heraus, Hacker können sich theoretisch über diese Funkverbindung Zugang zu den Schrittmachern verschaffen und sogar einen tödlichen Stromstoß auslösen. Das Horrorszenario schlechthin. Theoretisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Fall tatsächlich eintritt, ist höchst gering. Ein potenzieller Attentäter müsste dem Schrittmacherträger schon sehr nahe kommen, um überhaupt mit der Software des Gerätes Kontakt aufnehmen zu können. Außerdem, so die Hersteller, sei es seit der ersten Implantation von telemetrisch kontrollierten Herzschrittmachern vor 30 Jahren noch niemals zu kriminellen Aktionen gekommen. Das Szenario entspricht daher eher einer Vorlage für einen Hollywood-Streifen. Der koreanische Regisseur und Co-Autor des Films »Ich bin ein Cyborg, aber das macht nichts« Park Chan-wook ist eigentlich eher für brutale Stoffe bekannt. Mit seinem Cyborg-Film hatte er allerdings eine Rom-Com im Sinn, eine romantische Komödie. Technologie war immer schon für Emotionen verantwortlich. Denken Sie an den Anfang der Industrialisierung, als Maschinen, Pistolen, Autos, Waffen bei den Menschen starke Gefühle wie Angst, Abscheu, Bewunderung ausgelöst haben. Doch in letzter Zeit haben sich unsere Gefühle gegenüber Maschinen verändert. Benutzerfreundlichkeit bei Laptops, Mobiltelefonen, Spielen ist ein Thema. Zuneigung zu einem Auto, dessen Bewegungen unserem Körper abgeschaut sind. Erleichterung über Telefonzellen, die nachts erleuchtet sind. Solche Gefühle sind heutzutage üblicher als früher. Park Chan-wook hat Verständnis für seine Hauptfigur Yang Pom. In seinem Film haben Apparate Seelen und Menschen werden zu Apparaten. Yang Pom sorgt mit ihrer Innenwahrnehmung, die vielmehr eine alternative Realität darstellt, für Verwirrung im Verhältnis Maschine-Mensch. Ihr Laufen hier seid aber ganz schön zurückhaltend. Hey, auch wenn du müde bist, man kann doch wenigstens Hallo sagen. Geht es dir gut, nachdem du den ganzen Tag gearbeitet hast? Wenn Sie jetzt dieses Gerät hier auf Ihren Schrittmacher halten, dann erscheinen hier so grüne Lämpchen und da sehen Sie, es leuchtet erst eine, zwei, drei, vier. Jetzt sind alle Daten abgefragt, wenn die fünfte LED-Lampe leuchtet, die grüne Lampe. Dann brauchen Sie gar nichts mehr machen, das Gerät wählt sich automatisch. Am Ende seiner Nachuntersuchung erklärt Dr. Björn Peters, Monique Pschalek, wie sie ihren Herzschrittmacher per Internetfunkverbindung zu Hause auslesen lassen kann. Jetzt wird hierdurch angezeigt, dass das Gerät die Daten auf den Computer überträgt, über das Internet im Prinzip. Mhm. Und jetzt, wenn diese grüne Lampe leuchtet, sind die Daten übertragen. Damit haben Sie eine komplette Abfrage gemacht. Mhm. Gut, so funktioniert das. Das Gerät würden Sie nach Hause geliefert bekommen, müssten es dann eben ins Telefon einstecken und entsprechend dann bedienen. Okay. Ja? Okay. Gut. Aussehen tut es ganz alleine, oder was? Bitte? Aussehen tut es ganz alleine. Genau, ausgehen tut es alleine. Sie müssen es also nicht ausschalten. Okay. Macht er automatisch. Und die letzte Patientin hat noch gefragt, was passiert, wenn es irgendwie kaputt geht oder so. Dann kriegen Sie Neues. Okay. Müssen sich nicht drum kümmern. Müssen nur anrufen bei uns und dann. Aber sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Lebenslange Garantie. Die entscheidende Maschine in Park Chan-wooks Film ist eine reine Erfindung, eine geteilte Fiktion. Das Reis-Megatron, die lebenrettende Technik für das Cyborg-Mädchen. Was ist, wenn der Apparat nicht jetzt, aber später mal kaputt geht oder noch später? Ruf mich an. Hier, ich habe einen Kundendienst und mache Hausbesuche. Der Apparat hat eine lebenslange Garantie. Es kommt zum Happy End, wenn auch zu einem schrägen. Ich glaube sehr wohl, dass Liebe wie auch technische Dinge unvergänglich sind. Wir müssen nur die maschinellen Teile daran ständig überprüfen, reparieren und austauschen. Meine Batterien sind leer. Cyborgs als Utopie, Metapher und Realität. Von Rebecca Roth und Julia Thieke. Es sprachen Ilka Teichmüller und Joachim Schönfeld, Zitate Bettina Kurt und Ulrich Lipka. Im Originalton Dr. Björn Peters, Monique Pschalek, Dr. Nadja Sennewald und Professor Kevin Warwick aus einem Interview von Doris Obermeier in Infonomia TV Barcelona. www.infonomia.tv. Ton und Technik Bernd Friebel und Jana Brandt. Regie die Autorinnen. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.